Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Manchmal nehmen wir die Dinge hier sehr wörtlich. Zum Beispiel den Filmtitel Weizen des türkischen Regisseurs Semih Kaplanoğlu, der nächste Woche in die Kinos kommt und eigentlich keine große Filmempfehlung ist. Aber das Wort Weizen löste bei uns gleich eine wilde Assoziationskette von Kinobildern aus. Weizenfelder, Hände in Weizen, Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der filmischen Weizenmomente. Würden Sie jetzt den Film starten? Weizen! Alles, was es im Leben gibt, ist Weizen. Eine überwältigende Menge von Weizen. Gelber Weizen, roter Weizen, Weizen mit Federn, Ströbel von Weizen. Lust auf den Film? Platz 5. Alien Covenant von Ridley Scott, 2017. Walter, wie weit müssen wir gehen? Da, auf dem fremden Planeten, um ins Verderben zu gelangen. 8 Kilometer Weg, der durch ein Feld führt mit Getreide. Das ist Weizen, definitiv angebaut. Fette Weizenähren, dick. Zu dick, die der Raumfahrer in die Hand nimmt und betrachtet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und die, die diesen Science-Fiction-Horrorfilm überlebt, naja, fast überleben wird besser, als letzte in die Kälteschlafkoje steigt, später im Raumschiff, hat hier schon das Misstrauen, das natürlich angebracht ist. Wer hat sie angebaut? Diese Nutzpflanzen, den Weizen, so weit weg von der Erde, da gehört etwas, das uns so vertraut ist, nicht hin, wo es ist. Und das ist verdammt unheimlich und natürlich. Am Ende tödlich. Platz 4. In der Glut des Südens von Terrence Malick, 1978. Einsacker! Ich suche Einsacker! Haben Sie sowas schon gemacht? Klar. Sagt Bill, Richard Gere, der aus Chicago geflohen ist, mit seiner Geliebten, die er als Schwester ausgibt, und seiner wirklichen kleinen Schwester. Jetzt, wir schreiben das Jahr 1916, arbeitet er auf den riesigen Weizenfeldern eines wohlhabenden Farmers, Sam Shepard. Weizen, die Ernte, harte Arbeit. Die ersten Maschinen verweisen schon auf die beginnende Industrialisierung der Landwirtschaft. Romantik des Landlebens, pah. Sie haben gearbeitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ununterbrochen, sogar bis zum Umfallen, bis sie nicht mehr konnten. Das Verhältnis von Farmer und Landarbeiter ist das von Herr und Knecht. Und ersterer will auch noch die Frau seines Arbeiters. Das kann nicht gut gehen. Klassenverhältnisse treffen aufs Melodram bei Terrence Malick in dieser unendlichen Weite, in der alle schon verloren sind. Am Anfang gehört das Land noch den kleinen Leuten, aber die Prärieparzellen, die sie pachteten und Oklahoma zur Kornkammer des Landes machten, mit dem Weizen, diese Prärie eignete sich nicht für die Landwirtschaft. Platz 3. Früchte des Zorns von John Ford, 1940. Und dann 1930er Jahre, der Wind, der Staub. Alle müssen sie weg. Sie gehen alle weg. Wieso? Was? Hörst du? Die Sandstürmer sind schuld. Aus der Kornkammer wird das Armenhaus. Die Großgrundbesitzer nehmen den kleinen Farmern das Land. Und im gelobten Kalifornien, wohin sich die Familie Jode mit ihrem altersschwachen Lastwagen auf den Weg hinmacht, um Arbeit zu finden, da warten Ausbeutung, Hunger und Fremdenfeindlichkeit. Migrationsströme in der Weltwirtschaftskrise. Keine wogenden Weizenfelder, nur Staub, Armut, zeigt John Ford in seiner John Steinbeck-Verfilmung. Die Revolution erfordert das, verkündet Stalin. Denkt an das große Ganze. Platz 2, Holodomor, bittere Ernte von George Mandeluk, 2017. Stalin beginnt mit dem Hungerterror gegen die Ukraine 1932, 1933, um die Kollektivierung der Landwirtschaft zu erzwingen. Ernten, Saatgut, Vieh und der Besitz der Bauern werden requiriert oder gestohlen. Die Opferzahl dieser Tötung durch Hunger, so die Übersetzung des ukrainischen Begriffs Holodomor, betrug zwischen 3 bis 14 Millionen Menschen, wobei diese Zahl je nach politischem Interesse nach oben oder unten schwankt. Am Anfang von Holodomor die Romantik, wogende Weizenfelder, die Erntefeste. Die Menschen arbeiten hart, aber sie sind zufrieden. Doch diese Idylle ist schnell dahin. Doch prägt sich dies als Gegenbild ein zu dem Menschheitsverbrechen, das der Film dann erzählt. Platz 1, Gladiator von Ridley Scott, 2000. Geht's zurück ins Feldlager oder nach Rom? In die Heimat, zum Weib, Sohn und der Ernte. Maximus der Bauer. Der Tribun der Bauer ist und nun vom Schlachten heimkehren und Frieden finden will. Schon in der ersten Szene geht Maximus im Traum, der immer wiederkehrt in Gladiator, durch ein Weizenfeld, lässt die Hand wie unschuldig zart über die Ähren streifen, als ob ihm das die Verbindung gibt mit der Natur und Frieden, endlich. Am Ende stirbt Russell Crowe und schwebt heraus aus dem Kolosseum und hinweg in einen Traum und über die Ähren hin zu Frau und Sohn, die ebenfalls beide tot sind. Getreideparadies und wunderbarer Kinocatch.